Potlatsch. Im Potlatsch, einem Fest der Geschenke, veranstaltet von den Eingeborenen an der Nordwestküste Amerikas, überboten sich die Häuptlinge mit der Fülle und Kostbarkeit ihrer Gaben, der sie ihr Prestige verdankten. Schließlich, als sie am Ende des 19. Jahrhunderts das Ende ihrer Kultur gekommen sahen und bereits von der Marktökonomie überrollt wurden, gaben sie alles weg. In einer sonderbaren Verbindung von Großzügigkeit und Verzweiflung entledigten sie sich der Objekte, die ihre indigene Kultur zerstörten, ihr Sinn und Perspektive nahmen. Sie stapelten hunderte maschinell gewebter Decken am Strand auf, warfen Nähmaschinen ins Meer, fackelten ihre Behausungen mit Fischöl ab. Nach Lewis Hyde, The Gift. Manchmal, wenn ich zusehe, wie Kinder hierzulande an Weihnachten oder Geburtstagen mit Geschenken überschüttet werden, in einem anderen Kontext und zweifellos mit den liebevollsten Absichten, kommt mir unwillkürlich das Bild dieser überlieferten Entäußerung vor Augen. Und vielleicht versuchen wir, über der Sturzflut der Präsente zu vergessen, wie wir gleichzeitig dabei sind, zukünftiges Glück von Gebenden und Nehmenden aufs Spiel zu setzen.